Bekanntermaßen habe ich ein Empathiedefizit. Ist so. Damit hat man nicht viele Freunde, schätzt aber die wenigen, die man hat, umso mehr. Frank war so einer und jetzt ist er nicht mehr da. Ich trauere um meinen Freund und Podcast-Kollegen Frank Backhaus, der vorletztes Wochenende verstarb. Ein famoser Mensch, der andere, auch schwierige Charaktere so nahm, wie sie waren. Viel zu spät habe ich ihn kennenlernen dürfen und es blieb uns zu wenig Zeit, unsere gemeinsamen Vorhaben umzusetzen. Umso wertvoller war die Zeit, die wir miteinander verbringen konnten bei Exkursionen, Museumsbesuchen, Podcasts, am Grill, dem Weihnachtsbähnchen oder mit Kuchen und Kaffee am Küchentisch im Backhaushaus, den er immer frisch von Hand gemahlen und aufgebrüht hatte. So viel Zeit musste sein. Frank hatte trotz seiner eigenen Situation immer ein offenes Ohr und stand mir mit Rat zur Seite. Solche Menschen sind selten. Darum behaltet Frank in euren Herzen, vergesst ihn nicht, hört seine alten Folgen vom Backhauscast und zündet bei Zeiten eine Kerze an. Frank, du fehlst. Thank you. Herzlich willkommen hier im Küchenstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 254, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Seit der letzten Konserve sind drei statt zwei ereignisreiche Wochen ins Land gegangen und in Sachen Küche hat sich einiges getan. Zumindest hat sich der Heimwerkerteil mittlerweile größtenteils erledigt, dachte ich zumindest. Am Tag nach Erscheinen der letzten Konserve stand die erste Schuttbeseitigung an. Ohne Fliesen und Mörtelschutt im Raum lässt es sich besser und vor allem gesünder arbeiten. Als der Boden wieder sauber war, demontierte ich den alten Rollladen nebst Gestänge, Band, Wickler und Lagerung. Nichts davon war zur Elektrovariante kompatibel, mit Ausnahme der Rollladenführungen. Die waren noch in einem außerordentlich guten Zustand, weshalb ich sie ließ, wie sie waren, zumal der neue Rollladen perfekt hineinpasste. Tags darauf gab ich mich an den Umbau. Blöd nur, der alte Rollladen verlief zwischen zwei vertikalen Balken und die Lagerwelle war direkt an der Vorderfläche der Balken angebracht. Das neue System benötigt mehr Platz. Auf der einen Seite die Lagerplatte mit dem Kugellager ca. 2 cm und auf der anderen Seite das Motorlager mit ca. 2,5 cm. Auch ist am Motor noch so ein Einstellnupsi, den man vielleicht bedienen möchte, ohne dass die Finger vom Rollladen eingezogen werden. Das Ende vom Lied, ich klinkte beidseitig 1,5 cm aus dem jeweiligen Balken aus und dies formtreu zu den Abmaßen der Lagerplatten. Den jeweils über den Balken herausragenden Bereich stabilisierte ich sicherheitshalber mit Metallwinkeln. Die Herausforderung daran war, die Lager so zu positionieren, dass die Welle waagerecht ausgerichtet und so weit von der Rollladenführung entfernt ist, dass der aufgewickelte Rollladen exakt vertikal in die Führung einläuft. Selbstverständlich war das alles so lange Theorie, bis die Welle samt Motor eingebaut werden konnte. Dazu musste ich noch die Welle auf die richtige Länge kürzen. Danach steckte ich den Motor in die Welle, klickte den Motor ins Motorlager ein, in der Hoffnung, dass meine Holde am anderen Ende mit dem Lagerzapfen vor das Lager kommt und den Zapfen ins Lager schieben kann, was ihr gelang. Für einen kurzen Moment hielt die Welt den Atem an, als ich die Wasserwaage auf die Welle legte. Erleichtertes Aufatmen. Als ich danach herausstellte, dass auch der Abstand zur Führung passte, war ich zufrieden. Allerdings musste noch der Rollladen in die Führung gefädelt und in die Welle eingehakt werden. Doch wie? Da sollte ja nichts verbiegen oder kaputt gehen und so ein Rollladen ist ja auch eher instabil. Also habe ich mich auf die Leiter gestellt, den Rollladen wie ein Umhang auf meinem Rücken. Rollladen-Man! Den schob meine Holde dann auf meinem Rücken weiter hinauf, während ich ihn über die Welle in die Rollladenführung einfädelte und abließ. Perfekt. Und perfekt für eine Pause in der Küchenstory. Ich hab's nämlich getan. Da ist dieser Cash, Nummer 6 einer fünfteiligen Trilogie in 7 Teilen oder so. Irgendwas mit Kescherwelten, wie auch immer, der lag jahrelang in einem Baumstrauch in der Nähe einer Kurve eines Weges. Dann wurde der Wald abgeholzt, neu gepflanzt und plötzlich waren da neue Bäumchen, Dornen, aber kein Weg. Das Dösken war verschollen und mich erreichten Klagen Keschender. Endlich gab es Antworten zu den anderen Dosen, doch der Fund blieb ihnen trotz korrekt ermittelter Koordinaten verwehrt. Also, sprach Signal, deaktiviere die Dose, so will es das Gesetz. Respektiere die Guideline, schließlich gibt es nichts zu finden und das Betreten von Neuanpflanzungen ist ohnehin verboten. Also, sprach ich, Cache Nummer 2 ist lang schon im Archiv und überhaupt wird die Serie nicht oft besucht. Es wäre zwar schade, doch mangels Zeit, die Küche, ihr erinnert euch, war mir eine zeitnahe Verlegung nicht möglich. Also, sprachen Cachende, dann lass uns doch eine Dose legen. Die ältere Gehörschaft weiß, wie ich zu Ersatzdosen stehe. Jene Pettlinge, die ungefragt an Finalkoordinaten gelegt werden, weil die einzige Möglichkeit für einen Nichtfund nur der Verlust der Dose sein kann und so der Fundpunkt sicher ist. Vermeintlich, denn für Erhalt und Wartung ist der Owner verantwortlich. Eigentlich. Uneigentlich wurde ich aber nett gefragt und in Zeiten wie diesen kam mir diese Hilfe mehr als recht. So sagte ich ja und nun liegt da wenige Meter weiter eine neue Dose nah am Weg. Selbstverständlich musste ich das Listing anpassen und wenn die ganze Baumaßnahme vorbei ist und das Potstock und der ganze Rest, gehe ich mutmaßlich meine eigene Dose suchen. Ohne Punkt, versteht sich. Ihr werdet davon hören. Versprochen. Neulich erzählte ich außerdem vom misslungenen Umzug der Routereinstellungen von alt auf neu. Nichtsdestotrotz rückte der Termin der Umstellung von einem auf den anderen Anbieter näher. Am Samstag vor dem Umstelltermin bin ich deshalb mit dem Router zum Aufstellort gefahren, das Notebook im Gepäck. Dort tippte ich von Hand die Zugangsdaten des alten Routers ab und in den neuen Router rein. Dann wechselte ich das VDSL-Kabel vom alten zum neuen Router, bekam Internet und zog mir die neueste Firmware für das Teil herunter. Tja, und was soll ich sagen? Nach diesem Update konnte ich auch die Sicherung des alten Routers einspielen. Fix alle Kabel umgesteckt und die ganze Chose lief. Naja, eigentlich. Uneigentlich ergab sich ein Problem, denn die alte Fritzbox war mit einer noch viel älteren Fritzbox verbunden. Am ISDN-Anschluss und an der noch älteren Box hing das Fax des Multifunktionsdruckers. Blöd nur, an der neuen Fritzbox wurde der ISDN-Anschluss wegrationalisiert. Die zwei analogen Telefonanschlüsse waren hingegen schon für die zwei Rufnummern verplant und mussten es auch bleiben. Das vorläufige Ende ist dann in Deutschland mit einem Fax weniger oder eine Sonderlösung. Nur was man da machen kann, steht derzeit nicht auf meiner Prio-Liste. Wieder zu Hause begab ich mich erneut ans Heimwerken, respektive der Küchenvorbereitung, denn die Tage zuvor waren Handwerker da. Einen Tag kamen die Holzdecken und Bodenrausreißer und endlich nach 60 Jahren offenbarte sich mir die Original-Bodenplatte des Hauses. Eine wichtige Erkenntnis für den Fall, dass in den nächsten Jahren das Badezimmer barrierefrei umgebaut wird. So mit Wanne raus und ebenerdiger Dusche rein. Interessanter Fund, Zeitungsseiten aus dem Jahr 1967, die in irgendwelche Löcher in der Bodenplatte gestopft worden waren. Sepp Maier in Jung und Werbung für Pomade. Zeitzeugen, wie geil ist das denn? Da fühlt man sich wie im Kellergeschoss vom Kölner Dom. Zitate. Neues Fit. Leichte Frisiercreme von natürlicher Frische. Fit für Männer, die nicht in der Stube hocken. Fit in drei Größen. D-Mark 1, D-Mark 1,50, D-Mark 2,40 von Schwarzkopf. Die Werbung macht Sepp Maier, Torhüter, Bayern München, Länderspiele 1966, Irland, Türkei, Norwegen. Sepp Maier nach dem Spiel geduscht, fit frisiert. Er hat die Naturfrisur, gesundes Haar, dicht und kräftig, locker aber ordentlich frisiert. Wenn Sie das neue Fit nehmen, ist das so. Es ist jetzt ganz leicht und frisch. Ha, geil. So, was steht hier noch? Das ist so geil. Ah! Sensationeller Rabatt. 3 D-Mark zurück für Treue zu OMO. So wird's gemacht. Besorgen Sie sich eine OMO-Treue-Rabattkarte bei Ihrem nächsten OMO-Einkauf. Kleben Sie die Aufreißstreifen von... Das ist verknittert. Kleben Sie die Aufreißstreifen von 3 OMO-Tragepackungen auf die Treue-Rabattkarte. Schicken Sie die OMO-Treue-Rabattkarte an Sunlicht. Das ist auch so geil, ne? Sunlicht. Die haben Sunlight eingedeutscht in Sunlicht damals. Sunlicht war ein Geschirrspülmittel. OMO ist ein Waschmittel. An Sunlicht oder fragen Sie Ihren OMO-Kaufmann, ob er für Sunlicht einlöst. Einlöseschluss 15. Juli 1967. Michael 19, Big Apple Jünger, ich tanze lieber mit Jungen. Dann kann mir kein Mädel einen Korb geben. Nee, Entschuldigung. Michael 19, Big Apple Jünger, ich tanze lieber mit Jungen. Dann kann mir kein Mädchen einen Korb geben. Klaus 22, Gelegenheitsarbeiter. Ich hab mich mal geschminkt, fotografieren lassen. Mein Vater sagte zu dem Bild, das Mädchen kannst du heiraten. Also hier stehen Sachen, das ist geil. Und dann ist hier... Oh, hier, oh scheiße, hier krümelt die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Was ist das denn hier? Die Tastatur, da muss ich aufpassen. Das ist hier... Naja, das kommt halt aus dem Estrich, die Scheiße hier. Bunte Blätter, Kölner Stadtanzeiger, Samstag, Sonntag, 12. 13. August 1967. Sie lesen heute Reportage. Schriftsteller testen Politikertexte, Schalück über Kiesinger, Zwerenz über Wehner, Deschner über Strauß. Für die Frau auf dem Prüfstand unser täglich Brot. Zeitgenossen, Krach in Bayreuth, die Familie Wagner und ihr schweres Erbe. Mhm. 121 mal Atom. Franz Josef Strauß. Ja. Barbara, teuerste Sängerin der Welt. Heute am Telefon. Wolfgang Wagner, ich bin nie beleidigt. So, was steht denn hier noch? Knall. Die Europa-1-Rakete hat die Höhe nicht erreicht, weil trotz aller Stoßgebete nur Perfektes aufwärts steigt. London würdigte begründigt seines Anteils Schubgewalt. Die Blue Streak, sie bot gezündet, Frankreichs Stufe nur geknallt. Lola sieht das übertragen und er sagt dem General, der ballistisch so geschlagen, dieser Knall ist sehr fatal. Über Meere gelben Sandes barst Gloire in fremder Luft. Merde, wenn der Ruhm des Landes zu Britanniens Ruhms verpufft. Also hier sind Sachen. Soraya mit Schlager zum Ruhm. Da waren es nur noch vier. Drummer Snowy blieb in der Heimat. Was ist das hier? Könige oder Kängurus? The Every Beals im Kasten Snowy. Aha. Mann, Mann, Mann. Ja. Also, das ist hier Papierzeug aus damals. Das ist auch geil. Können zuckerkranke Eltern Kinder haben? Internationaler Diabeteskongress in Stockholm. Schwangerschaft gefährdet die Mutter. Wahnsinn. Was haben wir denn hier sonst noch drin? Nichts Vernünftiges. Ja, egal. Also, Zeitungszeug aus dazu mal. Meine Zeit. Estrich von 1967, hier auf meinem Tisch. Ja, Zeitungszeug von dazu mal. Wisst ihr Bescheid? Also es ist schon der Knaller. Was man nicht alles so findet. Wie gesagt, ich habe mal was Ähnliches bei einer Domführung in den Fundamenten gefunden, als die da irgendwie mal was draufgebaut haben. Ich glaube, das war irgendwie Reste von der Express oder so, keine Ahnung. Also sollte man mal machen, wer zufällig in Köln ist und es schafft, mit ein paar Leuten eine Domführung zu machen oder vielleicht auch als Gruppe sich anzumelden, die Katakombenführung, also die, die durch den Keller geht und durch die Fundamente, möchte ich euch sehr ans Herz legen. Die ist furchtbar interessant. Ich weiß gar nicht. Also die kostet mit Sicherheit Geld und da lohnt sich der Eintritt wenigstens. Nur so drinnen ist ja eher langweilig. Natürlich kann man sich die Gebeine der Heiligen Drei Könige angucken oder beziehungsweise den Schrein, in dem die liegen. Aber hey, kann sein, dass es die echten Gebeine sind, kann aber auch was anderes. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht mein Job. Zurück zur Küche. Den Tag danach kam der Sanitärmensch und baute den alten Heizkörper ab. Eine Küche benötigt meines Erachtens keinen, denn die ist durchs Kochen, Backen und Heißluftfrittieren warm genug. Dann setzte er die Anschlüsse gemäß Installationsplan. Also für Abwasser und den Wasserhahn und was weiß ich. An Tag 3 kamen die Elektriker und verzweifelten an den Wänden. Fertighaus Holzhohlwände aus dem vorigen Jahrhundert eben. Nix für moderne Handwerkende. Dann war Wochenende und ich, zurück vom Rotieren, hatte Aufgaben. Wie befestige ich eine Hohlwanddose im Nichts? Wie spachtle ich Löcher zu und was packe ich da vorher rein, damit ich keinen Kubikmeter Spachtelmasse benötige? Zeitungen vielleicht? Aus 2026? Auch war da diese Cat5-Verkabelung, die mein Studio, mit dem Router verband. Blöd nur, die Dose im Wohnzimmer hinterschränken und die Dose im Studio hinterschränken und alle Kabel in Kanälen, aber mangels Bodens in der Küche dort frei rumliegend. Notwendig erschien ein Kabelkanal um die Kabel herum. Was mir die Elektrofachfirma lieferte, war ein Kanal 100x40x lang. Ein riesiger Hohlraum unter Fliesen, mutmaßlich genau dort, wo ein kleiner Unterschrank das Gewicht der Arbeitsplatte aufnimmt, keine gute Idee, wie ich fand, zumal man dann eine Fliese teilen und draufbauen müsste, um irgendwann etwas hineinlegen zu können. Und wir haben Fliesen 60x120. Stattdessen benötigte ich eine Kabelzwangsführung für den Fall eines Austauschs und da fand ich im Baumarkt dieses 25mm PVC-Rohr für Kabelführungen. Klar, Kein Problem, das ist super. Das kannst du über einem Heißluftföhn biegen, dann schlitzen und machst die Kabel rein und alles ist gut. Dachte ich, die passenden Bilder in meinem Kopf. Soweit die Theorie. Kommen wir zur Praxis. Überm Föhn kriegte das Rohr Falten oder knickte ab. Also steckte ich ein Panzerrohr rein und bog es dann. Viel besser. Nachdem ich den entstandenen Bogen mit einer Säge einseitig geschlitzt hatte, konnte ich ihn aber nicht so weit aufbiegen, dass die Kabel einzeln durch den Schlitz passten. Ich spul mal zeitlich vor. Irgendwann hatte ich einen Teil der Holzwand mittels Oszillatorsäge ausgeklinkt, die Kabel ins Rohr bekommen, mit Malerkrepp umwickelt, einen Bodenanschluss gebastelt und verklebt. Es kostete mich Stunden und meine Fingerkuppen schmerzen immer noch. Allerdings klappt das Aufweiten oder Biegen von dem Zeug über Heißluft prima. Anschließend musste ich noch den Deckel des Rollokastens trennen, die Unterseite mit Haken versehen, alles montieren und die Löcher ehemaliger Installationen in den Wänden beseitigen. Dazu besorgte ich mir Hohlraumdosen, sägte den Rand weg und steckte sie verkehrt rum rein, bevor ich darüber spachtelte. Mit der Bandsäge konnte ich aus einem Restholz einen passgenauen Zuschnitt fertigen, sodass ich die Dose im ehemaligen nichts fixieren konnte. Ein Samstag zeitkostenden Gefrickels ohne Ende, bevor ich mich am Sonntag dem Endgegner stellte, dem Fliesenkleber. Ich mit Schutzbrille, Gehörschutz, Maske und Handschuhen, die Holde mit Gehörschutz, Maske und Staubsauger. Ich startete den Bohrhammer, stemmte über die Kleberreste und fast nichts passierte. Das würde Stunden dauern. Okay. Ich montierte einen Diamantschleifkopf auf die Oszillatorsäge, schliff über die Kleberreste und etwas mehr, als fast nichts passierte. Auch das würde Stunden dauern. Okay. Ich holte den Einhandschleifer aus dem Keller, montierte eine Schleifscheibe und ja, es passierte was! Nach einem Viertelquadratmeter wechselte ich das blanke Schleifpapier. Es dauerte zwar keine Stunden, aber ja, viele Papiere später war es, als hätten wir einen Marssturm überlebt. Ich war reif für die Wanne. Noch habe ich eine. Tags drauf wurde die Decke montiert und Estrich gelegt, einen weiteren Tag später der Boden gefliest und vorgestern verfugt. Ab gestern war es wieder mein respektive unser Part. Meine Holde entfernte die restlichen Tapeten, dann konnte ich den Tiefgrund streichen, diese Episode veröffentlichen, tapezieren, Acryl in die Fugen pressen, Farbe streichen und dann kann endlich die Küche kommen. Beziehungsweise vorher nochmal der Elektriker, die Rahmen und Einsätze auf Dose und Schalter und die Lampen in die Decke einbauen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß, mir tut alles weh. Und mit dieser Bombenerkenntnis sollte Konservenradio Dosenhausen Konserve 254 am 13.03.2026 enden. Ein Freitag, der 13. Mein Glückstag. Alles super, fast. Denn am Morgen nach dem Routerumzug erhielten wir eine E-Mail. Die Mediathek funktioniere nicht. Das Foto sprach von Gateway-Problemen, keine IP-Adresse erhalten, doch als ich aus der Dusche war, hatte sich's erledigt. Ich mutmaße, der Fernseher lief noch, als ich den Router vom Strom nahm und danach hat der Fernseher wohl nicht nach einer neuen IP-Adresse gefragt. Das passierte aber am nächsten Morgen nach dem Einschalten und, oh Wunder, alles funktionierte, wie es sollte. Nichtsdestotrotz kam ich nicht zum Veröffentlichen, denn als ich nach Hause kam, war da noch nicht viel Tapete entfernt. Es lag nicht an meiner Holden, sondern an den Holzwänden. Die zogen die Feuchtigkeit zügig weg. Weil ich das aus den vergangenen Dekaden kannte, schnitt ich die Tapeten kreuzweise mit dem Cutter ein. Dann ging's besser und wir wurden irgendwann nach Beginn der Primetime fertig. Freitag hatte ich mir Urlaub genommen. Früh ging's in den Baumarkt, anschließend hatte ich noch einige Ausbesserungs- und Schleifarbeiten zu erledigen, bevor ich nach dem Kürzen des Fensterbrettes Dosen und Schalter abkleben und den Tiefgrund rollen konnte. Samstag strich ich die Decke. Sonntagmorgen strich ich die Decke zum zweiten Mal, dann gingen wir schrittieren. Wieder daheim wollten wir flugs die Tapete an die Wand werfen und den Abend vor dem Fernseher ausklingen lassen, doch es kam anders. Erst mussten diverse überfüllte Abzweigdosen noch mit Deckeln ausgestattet werden, die sich nicht wirklich an die Wand schmiegen wollten. Punktuell Heißkleben brachte Abhilfe, kostete aber Zeit, zumal das Akku-Heißklebeding sie der Holden tief entladen war. Glücklicherweise hatte ich noch ein herkömmliches Kabelgerät. Damit fertig stellte ich fest, dass die Wände den Tiefgrund absorbiert hatten, abgeführt, was weiß ich, Tapetenkleister trocknete nämlich fast während des Auftragens und das Tapezieren wurde zur Nervenprobe. Wegen der Kleberreste des ehemaligen Fliesenspiegels waren die Wände nicht ganz eben. Eigentlich völlig egal, denn das verschwindet alles hinter Schränken und Verkleidungen. Uneigentlich verursacht das aber Luftblasen und die Stoßkanten lösen sich wieder. So schrecklich war es noch nie und ich habe schon oft tapeziert. Um 21 Uhr kam dann die georderte Pizza, die weiter abkühlte, während wir die letzte Bahn und das Fenster klebten. Montag habe ich mir das Werk betrachtet und habe mir den Nachmittag Urlaub genommen. Erst zum Baumarkt. Tapetenreparaturkleber hatten sie, aber eine Kleisterspritze nicht. Na gut, dachte ich. Vielleicht haben sie ja eine Marinierspritze im Grillzubehör. Stellte sich raus, nö. Also bin ich noch beim Biber vorbei. Der hatte zwar auch keine Kleisterspritze, aber dafür eine Marinierspritze für einen Zehner. Den Nachmittag verbrachte ich mit Tapeten nacharbeiten und tatsächlich erwies sich die Spritze als überaus hilfreich. Blase mit Kleister unterfüttern, Andruckrolle nehmen, drüber und fertig. Für euch getestet. Um 17 Uhr hatten wir dann einen wichtigen Termin, der aber nicht lange dauern sollte, weswegen ich das Streichen auf danach verschob. Blöd nur, dass wir erst nach 19 Uhr wieder zu Hause waren. Weil ich keine Lust hatte, bis Mitternacht in der Küche zu streichen, verschob ich die Streicherei auf den Dienstag. Nach der Arbeit wohlgemerkt. Weil vormittags aber der Elektriker die Endarbeiten vorgenommen hatte, musste ich zunächst wieder ein paar Dinge demontieren, abkleben und dann drumherum streichen. Anschließend mussten Ecken und Übergänge vorgestrichen werden und dann konnte ich endlich zum Rollenendspurt ansetzen. Als das Werk vollendet war, holte ich meine Holde, harrte ihrer Kritik und als sie die Arbeit abgenommen hatte, konnte ich endlich das Werkzeug reinigen und das Kreppband entfernen, bevor sie das Vlies aus der Küche räumte und den Boden wischte. Pünktlich zur Primetime war alles erledigt und ich frustriert auf der Couch, denn nach dem ersten Trocknen der Farbe zeigten sich ein, zwei Stellen, die ich mit der Rolle nicht getroffen hatte. Egal. Da ich mir für den Rollokasten noch was einfallen lassen muss, stehen ohnehin noch kleinere Nacharbeiten an. Der Timeslot ist geschlossen. Für 7 Uhr des nächsten Tages war der LKW mit der Küche avisiert und wenn ihr das hier hört, ist mutmaßlich der größte Teil der Küche bereits eingebaut. Ich für meinen Teil benötige jetzt erstmal Ruhe und Pflege, obgleich ich kurzfristig die Werkstatt aufräumen muss, aber hey, irgendwas ist ja immer. Ach ja. Und dann wollte ich ja noch nebenan die alte Geschirrspülmaschine anschließen, den Einbaukühlschrank nebst Schrank ausbauen und stattdessen unsere ehemalige Kühlgefrierkombination einbauen, die derzeit im Wohnzimmer zwischengelagert ist. Und mit dieser Bombenernüchterung endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 254 vom 19.03.2026. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Übrigens, mir tut alles weh. Ich finde, ihr solltet das wissen.